Vatertag, Vatertag, weil das gute Bier man mag. Vatertag, Vatertag, mit Bollerwagen an den Start. Vatertag, Vatertag. Herzlich willkommen hier im Himmelfahrtskommando des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 186. Mein Name ist Andreas und seichter Audiounterhaltung ist Programm. Christi Himmelfahrt. Jesus entschwindet in den Himmel, disappariert quasi zum Vater und sitzt fortan rechts neben Gott. Mutmaßlich. Das hat zumindest jemand so oder so ähnlich aufgeschrieben. Vielleicht aber auch nur, weil damals TM oftmals rechts neben König innen die Regierungschefs saßen. Da lag die Vorstellung nah. Zumal man Lücken in Geschichten gern mit Dingen ausschmückt, die man kennt. Frau übrigens auch. Nichtsdestotrotz soll er seitdem glaubenstechnisch da oben neben dem Vater sitzen. Szenenwechsel. Irgendwo auf einem Berg. Ein Mann erhält Steintafeln mit eingemeißelten Geboten von Gott. Mutmaßlich. Eines dieser Gebote lautet sinngemäß, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Szenenwechsel. Zu einer Zeit, als die Welt noch heil und in Ordnung war. Ein blondes Mädchen mit geflochtenen Zöpfen nebst Blumenkranz im Haar hüpft, dirndeliert über eine grüne Weide. Es ist auf dem Heimweg ein Strauß Blumen in der Hand. Selbst gepflückt und selbstverständlich. Kurze Zeit später findet es daheim seine beschürzte Mutter, die das Abendessen kocht. In der Küche, am Herd. Hier, liebe Mutter, diesen Strauß habe ich extra für dich gepflückt. Danke, ach du mein liebes Kind. Geil, oder? Wenn das nicht herzallerliebst ist, beendet der Oberblumenfuzzi die Präsentation. Ab heute wird die Gesamtheit aller ehrlosen Blagen an einem Tag Mamis Absolution erbitten mit einem Blumenstrauß zu ihren Ehren. Am Muttertag. Frei nach der Devise, ehr deine Mutter und kauf Blumen. Szenenwechsel. Und was ist mit Papi? Der braucht doch auch einen Ehrentag. Schließlich ist Patriarchat. Der wird den Bratzen kaum die Kohle für Muttertagsblumen geben, wenn er nichts Adäquates dafür kriegt. Guter Einwand. Dann lass uns den Himmelfahrtstag nehmen, der passt thematisch prima, sogar in doppelter Hinsicht. Blöd nur, mit Blumen können wir denen nicht kommen. Dann lass uns Bier nehmen, Bier geht immer. Genau, wir ehren die Väter mit Bier und Bollerwagen, dann können sie das Fass hinfahren, wohin sie wollen. Und niemand darf ihnen an diesem Ehrentag böse sein, denn den haben sie sich verdient. Geil, so machen wir das, fahr die Braukessel hoch. Dieser halb und desterwegen ist Christi Himmelfahrt jetzt Vatertag. Oder Herrentag. Oder Männertag. Mutmaßlich. Und deshalb bollerwagieren Horden alkoholisierter Männer durch die Lande. Marodierend. Auch mutmaßlich. Ein Glück, dass sich dieses Brandschatzen vergewaltigen und morden nicht durchgesetzt hat. Das wäre nämlich eine miese Kombi. Die Grölerei ist schließlich schon schlimm genug. Aber was haben wir jetzt gelernt? Blumen für die Mami, Bier für den Papi. Und warum kein Bier für die Mami? Auch an dieser Stelle kann ich leider nur mutmaßen, denn sowohl Patriarchat als auch Gebotstafeln wurden vor meiner Zeit erfunden. Höchstwahrscheinlich aber, damit Mutti das Essen nicht versaut. In der Küche, hinterm Herd. Und das Baby nicht von der Wickelkommode schmeißt. Oder Strunzdicke beim Fensterputzen vom Drehstuhl fällt. Was weiß ich? Die meisten Sturzunfälle passieren ja angeblich im Haushalt. Vielleicht aber auch, weil die Männer den Lohn früher ohnehin in der Wirtschaft versoffen haben und die Frau immer zu Hause das Nudelholz hütete, um es stets zur Hand zu haben, wenn Papi klamm, aber bierselig aus der Schenke kam. Außer an Vatertag. An dem Tag durfte und darf er saufen, ohne später von Mutti die Hucke vollzukriegen. Ach, was schön. Damals, in der guten alten Zeit. In diesem Zusammenhang, kann man Nudelhölzer überhaupt noch kaufen? Ich meine, braucht die noch wer angesichts der Tatsache, dass man alle Sorten Nudeln praktisch verpackt im Discounter kriegt? Die macht doch niemand mehr selbst, oder? Abgesehen von den Nudelhipsterinnen vielleicht, um dann in der Nudelbubble klugscheißen zu können, welches Mehl oder welches Ei die bessere Teigmasse ergibt und mittels welcher Integrenzien man die vegetarisch wertvollere Füllung für die Tortellini herstellt. Oder eine dieser Influencerinnen, die ihr ultimatives Do-it-yourself-Nudel-Herstellerlebnis auf TikTok teilt. In der Küche, hinterm Herd. Im Anschluss dann, wie man die Hände wieder sauber, die Fingernägel restauriert und das Gesicht reschminkt bekommt, nachdem die Küche explodierte. Wie kam ich drauf? Ach ja, Vatertag. Prost. Letzten Samstag hat sich meine Hulde mit ihrem Rad von Lindlar nach Marienheide bewegt. Schick. Die Akkus hatten über den Winter kaum Ladung verloren. Unschick, aber normal, die Reifen etwas Luft. Nachdem ich die Reifen des Rades meiner Holden aufgepumpt hatte, machte sie sich auf den Weg und ich tat das, was jedes Backup macht. Ich lag rum. Genauer, vorm Fernseher und als Backup deshalb, weil sie nicht wusste, ob A, sie es konditionell hin und zurück schafft und B, es bei Zeiten regnen wird oder sollte. Der eine Wetterdienst sagte so, der andere so. Irgendwann klingelte das Telefon und sie bat um Abholung. Also Fahrradträger in den Kofferraum und hin zum Treffpunkt, wo mich meine Holde nebst Fahrrad und einem größeren Konvolut Klarsichtdosen nebst Deckeln erwartete. Diese stapelte sie dann in den Innenraum, während ich den Kupplungshaken einsetzte und den Radträger drauf montierte. Kurz noch das Fahrrad draufgehoben, zu zweit, ich mach das nicht alleine, so ein E-Bike wiegt ja Tonnen, festgezogen und schon ging's heimwärts. Komische Gedanken machten sich breit. Wie wäre es, wenn sich auch mein Körper und mein Rad nach dem Winter etwas annäherten? In homöopathischen Dosen zumindest. Dann könnte ich in Jahren wieder radfit sein. Mutmaßlich. Was spräche dagegen, es zu versuchen? Zumindest einen kleinen Test könnte ich machen. Deshalb habe ich tags darauf die Räder meines Rades aufgepumpt und wir, das heißt meine Holde, ich, zwei Räder, sind über die Trasse nach Linde und zurückgefahren. Die Trasse, die wir sonst zum Schrittieren nutzen, mit einem kleinen Extra-Abstecher in den Ort. Nach lächerlichen 10 Kilometern auf einem Fahrrad bemerkte ich deutlich, dass mein Körper größtenteils aus untrainierter Muskulatur vorwiegend in Gesäß, Rücken, Rumpf, Schultern und Nacken besteht. Wäre ich meine Eltern, müsste man mich mir wegen Vernachlässigung entziehen. Sentimentale Gedanken an meine mofalose Jugend kommen auf, an meinen trainierten, radgestellten Körper, damals, vor dem Führerschein. Weck das Tränchen, die Zeiten kommen nicht zurück. Aber vielleicht, wenn ich das öfter wiederhole, tut danach zumindest irgendwann nix mehr weh. Blöd nur, hier gibt es nirgends den Anreizhafen mit Fischbrötchenstand. Aber irgendwas ist ja immer. Themenwechsel Badezimmer. Das Badezimmer der älteren Dame von nebenan ist quasi fertig. Wobei es eigentlich ein Duschzimmer ist, denn eine Badewanne gibt's nicht mehr. Wobei Duschzimmer auch ein wenig irritiert, denn eine Dusche ist zwar vorhanden, aber unbenutzbar. Also eigentlich auch benutzbar, was aber strategisch blöd wäre, weil dann das ganze Zimmer nass werden könnte. Deshalb auch das anfängliche quasi, denn der Glaser hat Maß genommen, aber geliefert wird erst in 2 bis 3 Wochen und ohne Duschabtrennung taugt die Dusche bis dahin nix. Aber das Waschbecken, mit dem Menschen jenseits der 70 in Zusammenhang mit Frotteeläppchen noch was anfangen können. Waschen mit einem Waschlappen, wer kennt das noch? Früher hatte man dazu eine Schüssel und eine Wasserkaraffe auf einem Tischchen oder einer Kommode stehen. Mit ein wenig Glück sogar ein Stückchen Kernseife, auch Natriumseife genannt, in einem Schälchen. Dann schüttete man sich etwas Wasser in die Schüssel, tauchte den Lappen hinein, wrang ihn über der Schüssel aus und rieb ihn an der Seife. Wenn er dann ausreichend seifig war, rieb man den Lappen an sich. Danach tunkte man ihn wieder in die Wasserschüssel, wrang ihn aus und rieb sich die Seifenrückstände vom Körper. Und weil Seife Fett, Talg und Dreck anzieht, diesen gleich mit. Merkt euch das, das wird bei Zeiten vielleicht wieder wichtig, wenn es kein fließend Wasser und kein Duschgel mehr gibt. Wohl dem, der sich auskennt. Ich offensichtlich nicht. Asche auf mein Haupt. Ihr aber offensichtlich auch nicht, denn Vorschläge in Sachen Abenteuertour kamen bislang keine. Es sei denn, ihr wollt keine Wiederholung des Formats, aber dann könntet ihr uns das ja einfach mitteilen. Doch genug von euch. Kommen wir auf die letzte Konserve und meinen geplatzten Traum vom Betonschiff Redentin zurück. Genau, Redentin. Das hat mir nämlich der Sandmann geflüstert und das kam so. Neulich hörte ich die neueste Episode von Toms Podcast und schrieb dazu einen kurzen Kommentar. Tom, eigentlich Thomas Nädler, ist unter anderem auch als Sandmann bzw. Frontmann der Dosenfischer bekannt. Ältere GeocacherInnen und Dosensong-Liebhabende erinnern sich. Unverhofft kommt oft, unverhöfte öfter, denn als ich in mein Postfach schaute, fand ich folgende E-Mail. Moin, hab mich sehr über deinen Kommentar gefreut. Passiert ja sonst nicht. Bei mir kommentiert niemand. Aber auch wirklich gar niemand. Nur du. Danke. Die Insel Poel heißt Pöhl. Redentin wird am Ende betont. Redentin, sozusagen. Interessantes Format. Grüße an die Mäuse und Vorsicht im Steinbruch. Liebe Grüße, Tom. Wieder was gelernt. Danke, Tom. Und falls Hörende dieser Konserven Toms plattdütsches Format noch nicht kennen sollten, hört mal rein in seinen Podcast, stöbert im Blog, hört seine Lieder, denn auch das ist ein interessantes Format. Viele Grüße an dieser Stelle. Wo war ich? Ach ja, Betonschaft Redentin und mein virtuell beaschtes Haupt, denn Micha schrieb mir eine überaus erhellende E-Mail. Wie ich dadurch lernte, stolperte ich wie unzählige Dosensuche vorher über Michas Nicknamen, der offenbar kein Unikat ist. Nein, doch, oh! Der wahre und einzigartige Micha aka Louis Cipher, zwei Worte getrennt komplett groß geschrieben, hat ein mutmaßlich namensfakende Plagiateur Louis Cipher, zwei Worte Anfangsbuchstaben groß, zusammengeschrieben. Seitdem ist Micha ständigen Irritationen ausgesetzt, wird verdächtigt, Caches zu loggen, obwohl er ganz woanders war, und wird um TJs für Caches angebettelt, die er nie fand. Ich kann das nachvollziehen. Würde ich alle Caches als Fund loggen, in deren Logs an irgendeiner Stelle steht, mit TJ gefunden, stünde ich an der Spitze der Numbercharts. Dennoch war ich in den meisten Fällen nie dabei. Egal. Genug der langen Rede nebst ihres kurzen Sinns. Zwar bin ich auch zunächst dem falschen Teufel aufgesessen, doch kenne ich nun die Wahrheit und den interessantesten Nebenaspekt ever, ever, ever. Micha hat den Betonschiff-Cache noch nicht gefunden. Yay! Was wiederum bedeutet, das Schlauchboot, die Motoren, die Wände vor Pöhl und der Betonschiff-Fund mit 3F könnte bei Zeiten Wirklichkeit werden. Hibbel. Und mit dieser Bombenaussicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 186 vom 9.05.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Vielleicht war der Hinweis aufs Betonschiff strategisch unklug. Ich hätte das nicht sagen sollen, denn unbestätigten Mutmaßungen zufolge kriegen wir deshalb unter Umständen möglicherweise vielleicht keine Tourvorschläge mehr. Macht's erst einmal das Betonschiff, ihr Luschen, dann schauen wir weiter. Der Dicke kommt da eh nicht rauf. Überhaupt hat der nicht gesagt, dass der nirgends aufkommt. Wahrscheinlich lassen CJs heute die ganze Arbeit machen und sie einschreiben. Darf der überhaupt mit? Ist doch eine Männertour. Das sagen die, aber neulich hat er sich doch auch schon von der fahren lassen. Ja genau, die haben's nachher ausgeschnitten. Ist eh alles fake hier.